Sie schwand dahin. Das kurze Leben und lange Nachleben von Annie Kaltwasser, genannt Kalma. Ein Hörspiel von Alena Wagnerowa. Odilon! Odilon! Kalma! Odilon! Odilon! Sage man, was man will. Die Odilon ist einfach nicht zu übertreffen. Diese Eleganz, dieser Charme. Mir ist sie schon zu souverän. Und die Souveränität kommt bei einer Frau immer vor dem Fall. Welchen meinen Sie? Der Buchbinder meint immer nur das eine. Übrigens, haben Sie die Falten an Ihrem Hals gesehen? Das interessiert nur den Theaterreferenten des Neuen Wiener Journals. Selbst wenn Ihr Hals eine einzige Falte wäre, eine hervorragende Schauspielerin bleibt die Odilon. Das muss jetzt ein Buchbinder sehen. Und was habe ich davon? Ihre Kalma war aber heute Abend keine Bouteille Altenberg, eher Kaltwasser. Muss sie es sein? Und was hat sie sonst zu bieten, die Kalma, an Talenten? Das müssen Sie den Altenberg fragen. Das kann sie schon in solchen minderwertigen Rollen zeigen. Die Beine. Mir reicht es. Mir auch. Ich empfehle mich, meine Herren. Und der gute Herr Kraus hat ein Thema für die nächste Nummer seiner Fackel gefunden. Altenberg aufpassen, Kraus-Gefahr. Von den Darstellern des Schlafwagenkontrolleurs ist außer Girardi nur das Fräulein Annie Kalma zu erwähnen. Sie, die herrlichste von allen, wird vom Publikum und Kritik immerzu noch als die Solodame pur sang, als Ausstattungsgegenstand des Theaters behandelt. Vermutlich auch von der Direktion, die nur allzu selten der feinen und graziösen Art der Dame größeren Spielraum gewährt. Ihre Schönheit steht ihr hinderlich im Wege. Wenn sie, wie in Biberpelz, Les Amants, unser Käthchen und jetzt wieder in der Bissonschen Novität eine wirkliche und ungemein natürliche Humorbegabung erweist, so scheinen dies die Leute, geblendet von ihrem Anblick, gar nicht zu merken. Die Direktion sollte das Publikum endlich der schon pensionsfähigen Anmut der Frau Odilon entwöhnen und einen Teil ihrer Aufgaben dem Fräulein Kalma übertragen. Wien, 22. April 1899. Sehr verehrter Herr Kraus, mir wurde vor kurzem die Fackel eingeschrieben übersendet und ich fand darin Ihren Artikel über mich. Ich muss Ihnen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, dass Sie in Ihrem hochintelligenten Werke meiner gedachten. Sie sind der erste Journalist, der mich zu verstehen scheint. Seit Jahr und Tag ist mir meine Stellung, ein Schau- und Ausstattungsstück für minderwertige französische Komödien zu sein, zuwider, und oft versuchte ich, mich legal der lästigen Fessel, dem fünfjährigen Kontrakte, den ich als unerfahrenes 17-jähriges Mädchen unterschrieb, zu entledigen. Aber der Kartellverein, diese moderne Feme, die für ihre geistvolle Feder reif ist, legt mir eiserne Fußschellen an. Mir fehlte es nicht an ehrenvollen Anträgen für erste Stellungen an ersten Bühnen. Ich musste refüsieren. Ab und zu versuchte ich mich in der Provinz in klassischen Rollen wie Goethes Gretchen mit großem Erfolg, um dann wieder hier künstlerische Frondienste zu leisten, die mich unglücklich machen und meine besten Jahre unnütz vergeuden. Mit einem hochachtungsvollen Gruß unbekannterweise, Annie Kalma. Wie eine Kirche der Weltenschönheit sind Sie, Fräulein Kalma. Gemacht, um alle Edlen der Seele in Andacht zu vereinen und in Demut und ihnen die Wege des Lebens zu erleichtern. Nach Millionen misslungenen Versuchen ist diesem Künstler Gott endlich in ihnen sein Kunstwerk gelungen. Lächelnd, zufrieden blickt er herab auf ihre Pracht, Fräulein, wie auch ich, ihr Altenberg. Ich denke, sehr geehrter Herr Direktor von Bukowitz, behaupten zu können, dass ich den größeren Aufgaben, die mein eigentliches Fach bezeichnen, gerecht werden kann. Ich habe, wie Sie wissen, verehrter Herr Direktor, noch beinahe 3 Jahre Vertrag an Ihrer Bühne und bitte Sie ebenso dringend als herzlich, mir von jetzt ab nach und nach eine bessere und wichtigere Beschäftigung zuzuteilen. Fräulein Kalma, meine Heilige, durch Ihren Anblick allein machen Sie jeden Abend, an dem Sie auftreten, 1000 sonst im Tag leben beschwerte Männer leicht und glücklich, entführen dieselben gleichsam in die Reiche, welche Gott sich träumte. Wie die Sonne selbstlos der armen kleinen Erde ihre weißen Strahlen schenkt und ihre süße Wärme, so spenden sie, die einzig wirklich selbstlose unter den wünschevollen Frauen, den letzten Born ihrer Gnade diesen Unbekannten, nie gesehenen Fremden, welche diesen mit ihren Augen dankbar tränken. Segen über sie. Das Ensemble des Deutschen Volkstheaters verwahrlost zusehends. Man denke sich Frau Odilon als Märchenkönigin, neben ihr unerträglicher denn je Herr Kutscherer und ein zwergenhaftes Fräulein Großmüller, die von Herrn Bahr entdeckt wie ein Alpdrücken über die Bühne schreitet. Fräulein Annie Kalmar erwies sich in der langen Erzählung des ersten Aktes als die beste, weil einzige Sprecherin dieses Theaters. Ich habe jüngst Fräulein Kalmar als vornehmes, natürliches, bessere Beschäftigung würdiges Talent zu loben mich erkühnt. Dies verhalf mir zu dem Anblicke etlicher breit grinsender Gesichter, und gewisse Leute konnten nicht fassen, dass eine Schauspielerin, deren von Gott und der Direktion gegebenes Amt wäre, bloß schön zu sein, am Ende auch Begabung zeigen könne. Herrn von Bukowitz mag freilich unbequem sein, wenn er einer Dame, die er ausschließlich als Augenweide für ein Stammpublikum von Lebemännern engagiert hat, allmählich auch Rollen wird zuteilen müssen. Ich verschaffte mir sofort das erste Heft der Fackel und war ergötzt über ihre geistreiche Satire. Es ist jedes Wort wahr und ehrlich, bedeutend und geistreich, was ich las. Und ich werde in Zukunft eine eifrige Leserin ihrer Schrift sein. Empfangen Sie meinen anerkennungsvollen Dank für Ihre Äußerungen über mich, die ich umso höher schätze, als sie aus ganz reiner Quelle fließen, da ich nicht persönlich in irgendwelcher Beziehung zu Ihnen stehe. Für mich sind Sie die Vollendung. Ihre süße, mildeste Sprache, die adlige Freiheit Ihrer Bewegungen, der zarte Humor, das weise Maß der Charakterisierung zeigen eine edle, tiefe, wunderbare Künstlerschaft an. Mit ihm eigener Vehemenz setzt sich Herr Kraus seit neuestem für die Talente des Fräulein Kalmars ein, die das Deutsche Volkstheater nach seiner Meinung sträflich vernachlässigt. Odilon raus, Kalmar rein, ruft nun die Fackel zum Sturm. Zweifellos hat das Fräulein einiges zu bieten, außerhalb der Bühne. Die Dame, der die ganze Missgunst des Herrn Buchbinder gilt und mit deren Lob ich nach seiner Meinung ein Unrecht an der Theatermenschheit begangen habe, kenne ich nicht persönlich und habe nie mit ihr ein Wort gesprochen. Sonst bin ich mit einer Anzahl von Schauspielern und Schauspielerinnen persönlich bekannt, was aber die Unabhängigkeit meines Urteils nie tangiert hat. Man müsste in Wolkenkuckucksheim leben, wollte man sich kritisch nur mit Leuten befassen, mit denen man nie zusammentrifft. Herr Direktor von Bukowitz, infolge Ihrer beleidigenden und unverschämten Zuschrift vom 16. dieses Monats ersuche ich Sie um meine sofortige Entlassung und werde, sollten Sie die Taktlosigkeit haben, nochmals in einer solchen Weise mit mir zu korrespondieren, Ihnen zu begegnen wissen. Ich bin einen solchen Ton nicht gewöhnt. Gleichzeitig ersuche ich Sie, mir den derartigen Zustand, den Sie in Ihrem Briefe anführen, zu nennen. Ich bin mir bewusst, an den Tagen der Othello-Proben sehr nervös und gereizt gewesen zu sein und muss Ihnen sagen, dass dies die Vorboten meiner ernstlichen Erkrankung gewesen sind. Es ist mir ein Ekel, in Ihrem Institut weiter zu wirken, und ich ersuche Sie dringendst um meine sofortige Entlassung. Karl, beweise mir jetzt in meiner tiefsten Seelennot, deine Freundschaft. Jetzt zeige es mir, dass deine Empfindungen für mich nicht so waren wie die verlogenen, elenden, armseligen in der Welt. Karl, von dem ersten Augenblick an, da du mir deine Liebe zu Annie Kalmar gestandest, war ich dein freundschaftlicher Berater, gab dir zum ersten Male im Leben das Freundesdu. Ich überlasse dir, mich selbst besiegend, diese einzigste, herrlichste, kindlichste, wunderbarste Frau. Dieses Ideal meines Lebens. Nur sorge dafür, dass diese süße Kindlichste nicht an ihrem edlen, zarten Herzen selbst zugrunde gehe oder Schaden leide. Bewahre sie. Du allein kannst es. Vor den Wahnsinnen ihrer süßen kindlichen Seele, damit sie nicht die flüchtige Stunde mit vielen, vielen trostlosen Tagen bezahle. Ich hänge an ihr mit unbeschreiblichen, mit unsagbaren Zärtlichkeiten. Und da sie ihre Sympathie dir zuwendet, muss ich in maßlosem Schmerz mich von ihr wenden. Karl, schütze. Schütze diese edle, süße, kindlichste Romantikerin vor sich selbst. Dein Peter Altenberg. Wie wir gerade erfahren haben, hat der designierte Gründungsdirektor des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, Freiherr Alfred von Berger, ernsthaft vor, die durch ihre Schönheit bereits wohlbekannte Schauspielerin des Deutschen Volkstheaters, Anni Kalmar, die sich augenblicklich im Sanatorium Purkersdorf bei Wien einer Kur unterzieht, in die Hansestadt mitzunehmen. Man kann gespannt sein, was daraus wird. Mein verehrtes, gnädiges Fräulein, heute war die dritte Probe der Makkabäer und ich darf sagen, es geht gut. Die Stimmung ist arbeitslustig, viele unter unseren Schauspielern erweisen sich als hochbegabt und in kurzer Zeit wird ein Ensemble sich gebildet haben. Mitten in all dem Wirrwarr denke ich oft mit lebhafter Teilnahme ihrer, die sie voll Lust auf Arbeit noch fern von Hamburg im Purkersdorfer Sanatorium sein müssen. Ich bitte Sie, liebes Fräulein, denken Sie an nichts als gesund zu werden. Machen Sie die Kur mit Geduld und Ausdauer durch und wenn Sie sich verlassen und allein fühlen, so denken Sie getrost, dass das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg Sie mit Sehnsucht erwartet. Sie werden hin und wieder Momente unerträglicher Verzweiflung durchleben. Nur tapfer durch, die Zeit wird kommen, in welcher Sie gesund und heiter auf all diese schlimmen Zeiten zurückblicken werden. Wenn es Ihnen besser geht, können Sie hierher kommen und Ihre Kur hier in Hamburg vollenden, damit Sie sich nicht so allein fühlen. Also Mut, mein gutes, armes, gnädiges Fräulein. Werden Sie gesund und schreiben Sie mir bald. Ihr treu ergebener Alfred Freiherr von Berger. An Karl Kraus, Elisabethenstraße 4, Wien 1. Halb irrsinnig in Hamburg angekommen, befinden sonst ganz gut. Bitte schreibe gleich Große Allee 10 oder noch besser, komme selbst. Maria Rehbock folgt morgen, deine Anni. Gott träumt die Schönheit. Als Gebilde dieses Traumes, als Vorbild künftiger Verwirklichungen, hat er der wartenden Welt in einigen seltenen, sparsamen Exemplaren diese Vollendung »Schöne Frau« geschenkt. Diese allein ist die wahre Tochter Gottes, während die anderen Damen misslungene und armselige Versuche des ideale träumenden Schöpfers sind. Liebe Justine, ich bin in Hamburg heil angekommen und muss dir gleich sagen, es gefällt mir hier gut. Die Wohnung ist sehr modern, ausgestattet mit Bad und WC und wird nicht viel Arbeit machen. Keine Wasserschlepperei mehr wie in Wien. Das gnädige Fräulein, das allein ohne Anstand lebt, scheint sehr nett und freundlich zu sein. Nach Kommandieren sieht es nicht aus, aber wer weiß, ich kenne sie ja kaum. Nur einmal bin ich in ihrer Garderobe dazwischen gekommen, als ein Herr sie an sich riss und küssen wollte. Sie wehrte sich, und als er mich sah, ließ er von ihr ab und ging. »Sie werden es sehen, Maria, jetzt bekomme ich von Herrn Buchbinder keine gute Kritik«, sagte sie dann. So war es auch. Das gnädige Fräulein erwartet heute Abend Besuch zum Abendessen, was ich jetzt vorbereiten muss. So grüßt und küsst dich deine Schwester Maria, die eine Rehbock ist und bleibt.« Die Schönheit der Frau allein ist das Mysterium Gottes, vermittels welchen die Männerseele groß, tief, reich, sanft, edel, selbstlos und göttlich wird. Ungeduldig erwarte ich ein Schreiben von dir. Da kommen erst nächste Woche möglich. Um eine Bühnenschönheit ärmer geworden ist nun Wien. Aber wer merkt es schon? Nur bei Herrn Kraus ist seitdem ein richtiges Reisefieber ausgebrochen. Wie ich von Maria hörte, warst du noch einmal am Abend bei mir, mein Karlchen. Es tat mir sehr leid, dass ich dich nicht mehr sehen konnte. Ich habe schon geschlafen. Seit du fort bist, ist alles öde. Wieder die alte Leier. Du kommst doch bald wieder. Tausend Dank für die schönen Schuhe, die ich schnell erhalten habe. Mein Schuster ist ein netter Mann, was? Karlchen, nun habe ich eine große, sehr große Bitte an dich. Es fällt mir furchtbar schwer, dir das zu sagen, aber sei mir nicht böse. Ist es dir möglich, mir 200 Mark zu schicken? Ich bin furchtbar momentan in Verlegenheit. Meine Gage bekomme ich erst am 1. und habe nichts. Ich wollte es dir nicht sagen, als du hier warst. Wenn du nicht kannst, macht es nichts. Ich bin dir deshalb nicht böse. Antworte mir und gleich, ja? Sei herzlichst umarmt und geküsst von deiner Annie. Liebe Justine, Herr Kraus war hier. Ich hätte dir gern Grüße über ihn bestellt, hab mich aber nicht getraut. Er ist ein lieber Mensch, aber kränklich und zerrissen. Er leidet so an der Welt, sagt das gnädige Fräulein immer. Das muss man sich erst leisten können. Das Fräulein verlangt nicht viel von mir. Sie weiß eigentlich gar nicht, wie man einen Haushalt richtig führt. Ist mir auch recht. Sie sehnt sich permanent nach Herrn Kraus und tröstet sich mit Herrn Kirch, ein Kollege aus dem Theater. So ist die Welt. Sei froh, Justine, dass du deinen Franz hast und die Kinder. Hast nicht viel, aber das ist dir sicher. Aus dem fernen Hamburg grüßt und umarmt dich deine Schwester Maria. Vor allem muss ich dir, mein süßes, liebes Kind, für das Geld danken, welches ich erhalten. Vielen, vielen Dank. Heute habe ich die erste Probe. Ich fühle mich, da ich zu lernen habe, auch mutiger. Man verspricht sich viel von dem Abend. Nächste Woche Freitag ist Premiere. Wenn du nur hier sein könntest. Sonst bin ich so allein. Du telegrafiertest doch, Brief folgt und bis heute ist noch keiner gekommen. Hast du so viel zu tun? Herrn Karl Kraus, Elisabethenstraße 4, Wien 1. Fräulein Kalmar tritt am Freitag im Einakt der Johannisnacht auf. Ganz nett wird es sein. Freitag, Johannisnacht? Es geht gut. Kommst du doch? Sie hat sich Märchenrollen von ihrem Engagement in Hamburg versprochen. Nun tritt sie in einem Märchen auf. In der Johannisnacht. Wahrlich, ein bescheidener Anfang für Fräulein Kalmar. Fräulein Kalmar tritt morgen nicht auf, weil heftig erkältet. Fühle mich noch schwach und elend. Werde dir sobald Nachricht geben. Küsse. Vor einigen Wochen ist an Auftreten von Fräulein Kalmar nicht zu denken, was ihr selbstverständlich nicht gesagt wird. Momentan besteht keine Gefahr. Danke, es geht mir etwas besser. 1000 Küsse. Soeben deine Depesche erhalten mit der Nachricht, dass es dir besser geht. So darf ich mich in diesen unruhevollen Tagen auch einmal freuen, wenn ich nur wüsste, wie alles gekommen ist. Der Ton deiner Nachrichten klang so zuversichtlich und auch von anderer Seite hatte ich die erfreulichsten Meldungen. Trotz furchtbarer Arbeit fasste ich den Entschluss, Donnerstagabend nach Hamburg zu reisen, um deinem ersten Auftreten beizuwohnen. Ich hatte es mir alles so schön ausgedacht. Hätte der Vorstellung vollständig inkognito beigewohnt und erst nachher mich dir präsentiert. Wie schade. Ich hatte bereits alle Vorbereitungen zur Abreise getroffen, da kam Nachmittag um 3 Uhr ein Telegramm und brachte mir die enttäuschende Nachricht. Deine eigene Betrübnis wegen dieses Zwischenfalls kann nicht größer sein als die meine. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du leidend bist. Aber schließlich werden alle Hindernisse glücklich beseitigt und du trittst mit umso größerer Sicherheit und Freude in deinen Wirkungskreis ein. Ich sinne die Nachricht herbei, durch die du mir mitteilst, dass du die lästige Erkältung glücklich überwunden hast. Dann komme ich, und wenn hier alles drunter und drüber ginge, sofort. Wie eine milde Königin müssen sie dahin leben. Lachend, segnend, gnädig, in kindlichen Heiterkeiten. Unter den anderen Ernsten und Bekümmerten. Die kämpfen. Ich liege im Bett und schreibe dir ein Wort, damit du ein Lebenszeichen von mir hast, denn aus deinen Zeilen sehe ich mit Freude, dass dir daran was liegt. Ich kann dir sagen, ich war durch die ganzen Tage so unglücklich und das Pech nicht spielen, wo sich alles so gefreut hat. Es ist bis dahin so großartig gegangen. Na, heute geht es mir schon viel besser. Starke Erkältung hält an. Es wurde Rippenfellentzündung, die aber nicht eingetreten ist, befürchtet. Keine Gefahr mehr. Ihre Erkundigung beim Arzt, Beunruhigung oder Bouquet überflüssig, da Stimmung gut. Du bist böse, dass ich schon 10 Tage nicht geschrieben habe, gell, mein Engelchen? Ich bin nun so lange hier und krabble immer noch im Bett krank herum. Es ist zum Verzweifeln. Alle Menschen wollen Geld von mir und ich habe keines. So viel Unannehmlichkeiten und dazu krank. Das hält der Teufel aus. 8 Tage muss ich noch im Bett bleiben. Gott sei Dank wenigstens eine Hoffnung. Diese Geldsachen drücken mich ganz herunter. Baron Berger besucht mich alle Tage. Er ist noch immer so reizend. Was machst du, mein einziges Kind? Ich habe sicherlich nur deshalb nicht geschrieben. Ich verlor den Mut. Adieu, Liebling, mein Mäuschen. Antworte mir ausführlich. Befinden schlecht. Nach der Ansicht des Arztes soll die Patientin ins Krankenhaus. Bitte um Mitteilung, wie Sie darüber denken. Der geistigen Genialität des Mannes ist die ästhetische Genialität der Frau vollkommen gleichzusetzen. Und ebenso die Wirkung dieser auf die Schar derjenigen, die in Unzulänglichkeit dahin zu vegetieren verurteilt sind. So wie sich die gesamte Menschheit gleichsam zu unerhörten Mütterlichkeiten, Zartheiten und Rücksichten organisiert dem geistigen Genie gegenüber, so hat sie dieselben zärtlichen und mütterlichen Betreuungspflichten gegen dieses gottähnliche Wesen, schöne und anmutreiche Frau. Mein Liebling, ich liege noch immer. Das erste Aufstehen ist mir sehr schlecht bekommen. Als ich am nächsten Morgen aufstehen sollte, bekam ich eine Ohnmacht, infolgedessen ich das langweilige Bett weiter hüten muss. Ich kann dir gar nicht genug danken für die 500 Mark, die du mir geschickt hast. Du bist so gut zu mir. In ein paar Wochen kannst du vielleicht doch wiederkommen. Ich wäre glücklich. Dr. Hirsch hält sofortige Transferierung ins Krankenhaus für geboten. Ich soll ins Krankenhaus? Um keinen Preis der Welt. Ich bin nicht so krank. Was sagst du? Die Menschen sind verrückt. Baron Berger und ich haben heute das gnädige Fräulein ins Krankenhaus gebracht. Alles gut abgelaufen. Das Wirrsal von Gefühlen, bange Erwartung, Besorgnis, Hoffnung, Verzweiflung, Freude, die in den letzten Tagen über mich hereinstürmten, dir zu schildern, vermag ich nicht. Es waren für mich schreckliche Tage. Ich konnte aus all den widerspruchsvollen Depeschen und Nachrichten, die ich von verschiedenen Seiten erhielt, nicht klug, nur unruhig werden und lebte überhaupt mehr in Hamburg als in Wien. Ich fühle, dass ich etwas nervös schreibe. Ich bin nämlich krank, habe so etwas wie ein Bronchialkatarr und bin von Arbeit ganz niedergebrochen. Wenn es dir möglich ist, mein Engel, so depeschiere mir gleich nach Empfang des Briefes, wie es dir geht. Unendlich viele und innige Küsse. Mit dem Engagement von Fräulein Kalmar hatte Freiherr von Berger wahrlich kein gutes Geschäft gemacht. Wie jetzt aus Hamburg berichtet wird, ist das Fräulein schwer erkrankt und musste, ohne nur einmal auf der Bühne aufzutreten, ins Krankenhaus gebracht werden. Das Schauspielhaus kann die Gage zahlen. Wie ruhig, wie friedvoll muss Ihre Seele sein, Fräulein, der aller Kampf des Lebens erspart bleibt, da Ihre schöne Hülle von selbst die Siege bringt. Sehr geehrter Herr Kollege, in Erwiderung Ihrer Anfrage erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, dass Fräulein Kalmar teils an den Folgen des chronischen Alkoholismus, teils an einer rezidivierenden Pleuritis fibrinosa, die von mir behandelt wird, leidet. Es ist im höchsten Grade zu bedauern, dass die liebenswerte Dame nicht vom Alkohol lassen kann. Nach den Mitteilungen des hiesigen Kollegen, mit dem ich das Fräulein schon im Sommer gesehen habe, hat sie sich auch in jüngster Zeit oft betrunken, so dass sie noch am zweiten Weihnachtsfeiertag im Zustande völliger Bezechtheit angetroffen habe. Mit freundlichen, kollegialen Grüßen, Dr. Max Hirsch, Facharzt für innere Krankheiten. Muss umgehend 256 Mark bezahlen, kann gnädiges Fräulein aber in 8 Tagen nicht sprechen und schreiben. Das gnädige Fräulein darf vorläufig absolut keinen Besuch empfangen. Auch werden ihr Briefe und sonstige Sachen nicht ausgehändigt. So wie ich etwas Näheres höre, erhalten Sie sofort Bescheid. Befinden Fräulein Kalmar befriedigend, Telegramm oder Besuch innerhalb nächster 14 Tage nicht gestattet. Liebe Justine, seitdem das gnädige Fräulein im Krankenhaus ist, gehe ich viel spazieren und die Stadt gefällt mir immer besser. Es ist noch kalt, aber die Meeresluft tut gut. So einen Dienst würde man sich öfters wünschen. Zum gnädigen Fräulein werde ich nicht reingelassen. Nur Wäsche darf ich abholen und wieder frische bringen. Sie braucht viel, hat starken Ausfluss. Glaube nicht, dass sie noch gesund wird. So ein junges Ding. Lieb, schön und schon so kaputt. Diese Theaterwelt ist nur ein Glitzer und ein Flitter. Nichts Solides, das sag ich dir. Wie dieser Kirch. Vergangene Woche kam er. Er hätte dem gnädigen Fräulein 2 Broschen zur Auswahl gebracht. Der Juwelier möchte sie jetzt zurück. Wenn das gnädige Fräulein den Herrn Kraus nicht hätte, wäre sie übel dran. Der zahlt und zahlt, fragt nicht. Ich muss auch etwas an mich denken. Wer weiß, was aus mir wird danach. Ein Franz, der für mich sorgt, habe ich ja nicht. Deine alte Schwester Rehbock. Die Bulletins über Frau Kalmer lauten günstig. Sehen kann ich sie nicht. Professor Lenartz verbietet es. Sorge macht mir nur die Erwägung, ob Fräulein Kalmer die Mittel hat, die Kosten der Kur zu bezahlen, 12 Mark pro Tag, welche ich der Theaterkasse nicht aufbürden kann. Vielleicht nehmen Sie sich gelegentlich der Sache an. Ich freue mich, dass es unserem schönen armen Schützling besser geht. Sehr geehrter Herr Kraus, ich komme soeben vom Krankenhaus, habe Fräulein Kalmer wohl angetroffen, lag allerdings im Bett, sprach sehr viel von Ihnen. Fräulein Kalmer teilte mir mit, dass sie bestimmt am 1. April aus dem Krankenhaus geht und ihr sehnsüchtigster Wunsch es ist, Sie hier begrüßen zu können. Ich werde Ihnen noch genau mitteilen, wann Fräulein Kalmer kommt. Mit Zeitungen werden Sie Fräulein Kalmer sehr erfreuen, aber nur Witzblätter. Anderes darf sie nicht lesen. Die Fackel hat sie jede Woche erhalten. Ich habe diese in ihrem Zimmer liegen sehen. Es liegen sehr viele Kleinigkeiten vor, die bezahlt werden müssen. Und ich selbst habe nichts mehr. Ich bitte Sie also freundlich, mir 100 Mark zu schicken. Damit werde ich die Sachen erledigen können. Fräulein Kalmer wird es mit Ihnen wieder in Ordnung bringen. Endlich habe ich es doch erreicht, ein paar Zeilen an dich schreiben zu dürfen. Marie Rehbock war unlängst bei mir. Wie sie mir sagte, hast du dich um die elenden Geldangelegenheiten gekümmert. Du bist gut, Karlchen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Die letzte Nummer der Fackel war riesig interessant. Die Witzblätter, die du mir geschickt hast, sind recht gut. Mein lieber Karl, denke, ich bin schon 2,5 Monate hier und habe noch immer Fieber. Ich nehme ab. Das verdammte Fieber bringt mich auf den Hund. Jetzt bin ich etwas besserer Stimmung, weil mein Doktor mir erlaubte, dir zu schreiben. In 14 Tagen gehe ich. Baron von Berger ist mit einverstanden, so sagte er mir. Du kommst zu mir, Liebling, ja? Ich werde ganz so leben wie hier und keine Dummheiten mehr machen. Schreibe umgehend. Ob ich dir wieder schreiben darf, ist fraglich. Ich grüße und küsse dich innig süß und recht lang. Du darfst nicht schreiben und so glaube ich, dass du auch nicht viel lesen darfst. Wir werden uns ja so bald sehen und dann mündlich alles das nachholen, was wir schriftlich in dieser langen Zeit versäumt, einander erzählen, was wir, beide leidend, in dieser Zeit erlebt haben. Darum heute nur innigen Dank für die reizenden Zeilen, die du mir gesendet hast. Mir geht es leider nicht gut, wirklich nicht. Die Aufregungen, denen ich standgehalten habe, tun jetzt ihre Wirkung. Komme eben vom Krankenhaus zurück. Fräulein Kalmer muss noch einige Zeit bleiben. Der Arzt fürchtet, die Entzündung könnte sonst schlimmer werden. Ist jetzt auf dem Wege der Besserung. Fräulein Kalmer lässt Sie so herzlich bitten, doch 90 Mark telegrafisch an mich zu senden. Für 6 Nachthemden, die ich ihr eben ausgesucht habe und die Sonnabend früh gebracht werden. Sie fühlt sich unglücklich, dass sie kein gutes Neues hat. Ich war heute im Krankenhaus und habe mit dem Professor gesprochen. Der rechte Lungenflügel ist tuberkulös. Eine faustgroße Geschwulst in der Gebärmutter, Fieber 39. Wenn nicht besonders günstige Umstände eintreten, ist sie verloren. Besondere Behütung im Krankenhaus, jetzt gleichgültig. War sehr glücklich über die Hemden. Ich war gestern Morgen bei ihr. Sie lag schon im Garten. Befinden viel besser. Die schöne Frau ist die vom Schöpfer in die Welt gesetzte Weckerin der Weltkräfte des Mannes. Sie allein bläst in die silberne Trompete und bringt die schlummernden, trägen Seelen zum Erwachen. Und die Jericho-Mauern der Ruhe stürzen ein. Daher ist nur die schöne Frau wirklich ein Gottesgeschöpf, eine Segenspenderin, eine Heilige. Karl Kraus, Elisabethenstraße 4, Wien 1. Keine unmittelbare Gefahr, Genesung nicht unbedingt ausgeschlossen, von Berger. Habe soeben Fräulein aus dem Krankenhaus geholt. Es geht noch gut. Wenn Sie können, kommen Sie bitte und senden mir noch bitte umgehend etwas Geld. Vielleicht 60 Mark. Liege noch sehr krank. Werde mich unendlich freuen, wenn du kommst. Ich will heute Abend abreisen und morgen 6 Uhr Abend bei dir sein. Darf ich, Engel? Ich sehne mich so sehr nach dir. Liebe Justine, am Montag habe ich das gnädige Fräulein aus dem Krankenhaus geholt. Und am Mittwoch war Herr Kraus schon da. Wie haben sich die beiden über das Wiedersehen gefreut. Wie zwei kleine Kinder kam sie mir vor. Sie blühte richtig auf und war so schön wie vielleicht noch nie. Am Freitag fuhr er wieder weg. Die Welt lässt ihm keine Ruhe, sagt sie. Seitdem geht es schlecht. So wie sie im Bett liegt, ist sie immer noch hübsch anzusehen. Nur unter die Decke darf man nicht gucken, ein Elend. Ja, Justine, die Schönheit kann Berge in Bewegung bringen, bis sie sich selbst begräbt. Deine Schwester Marie. Befinden von Fräulein Kalmar seit gestern schlechter. Große Schwäche nimmt immer mehr zu. Nahrungsaufnahme gleich null. Aussicht auf Besserung nicht vorhanden. Mein Befinden unverändert. Herzliche Grüße. Schwäche nimmt rapide zu. Konsultation kaum möglich wegen der Weigerung der Patientin, sich untersuchen zu lassen. Eine Operettensoubrette ist ein heikles Ding. Es ist 1000 Fährlichkeiten ausgesetzt und so ein kostbares Instrument wird leicht ruiniert. Nicht nur bei der Operette. Wer erinnert sich nicht des schönen, schlanken Mädchens, das am Deutschen Volkstheater engagiert war? Die geschmeidige Kalmar mit dem Kamelenkopf. So fein, so fesselnd und so furchtbar leichtsinnig. Sie hat Unsummen vergeudet, sie hat ihre Gesundheit vertrunken, sie hat Raubbau mit ihrem Körper getrieben. Die schöne Annie Kalmar liegt im Sterben. Ein jammervolles Ende. Trotz enormer Schwäche, objektiver Befund des Unterleibes günstiger, Herztätigkeit momentan etwas besser, Lungenbefund unverändert. Bei der kaum glaubhaften Besserung des Pulses in den letzten Tagen zugleich mit der Besserung des objektiven Befundes muss ich gestehen, dass ich einen kleinen, ganz schwachen Hoffnungsschimmer habe. Trotz des enormen Kräfteverfalls und der seit über 8 Tagen so gut wie völlig sistierten Nahrungsaufnahme. Wenig nur, aber doch ein Fünkchen. Gott träumt die Schönheit. Wie eine Kirche der Weltenschönheit sind sie. Gemacht, um alle Edlen der Seele in Andacht zu vereinen und in Demut. Und ihnen die Wege des Lebens zu erleichtern. Nach Millionen misslungener Versuche ist diesem Künstlergott endlich in ihnen sein Kunstwerk gelungen. Die Miete für den Monat April noch nicht bezahlt. Ich bitte Sie noch einmal, für Fräulein Kalmar mir 160 Mark zu senden. 100 Mark für die Miete und 60 Mark für den Haushalt. Trotz besserer Ernährung und gestern Abend wie heute früh gegebener Herzreizmittel ist der Puls schlecht. Finden am ganzen Körper blau-rote Flecken gleich marantische Blutungen sowie starke Schwellungen und Schmerzhaftigkeit des rechten Beines infolge marantischer Thrombose. Gnädiges Fräulein selbst wünscht plötzlich Wiederaufnahme ins hiesige Krankenhaus. Aus Furcht vor Tod. Zustand kritisch. Sofortige Abreise dringend indiziert. Von Berger. Baron von Berger wird am Bahnhof sein. Andernfalls direkt in meine Praxis in der Grindelallee kommen. Von ganzem Herzen bei Ihnen, Hirsch. Liebe Justine, wie du schon sicher aus der Zeitung weißt, ist gestern Nachmittag unser liebes, armes Hascherl gestorben. Der Tod war ihr gnädig. Sie saß aufrichtig im Bett, wollte mir gerade was sagen, als sie zur Seite sank und verschied. Herr Kraus kam 3 Stunden zu spät. Mit 24 sterben zu müssen, sie tut mir schon leid. Aber wenn ich daran denke, was hatte sie zu erwarten? Herr Kraus hätte sie sicherlich nicht geheiratet. Er ist kein Mann für den Ehestand. Und wäre sie am Leben geblieben, hätten sie all die Herren schnell vergessen. Jetzt werden sie sich an sie noch lange erinnern. Es umarmt dich innig, deine Schwester Marie. Ich spreche Ihnen mein tiefstes Beileid aus. Ich betrauere mit Ihnen den frühen Tod der Ärmsten und Schönsten. Danke. Ich trauere mit dir um die schönste, süßeste, genialste und kindlichste Frau dieser Erde. Wir haben sie erkannt. Daher ist sie unvergesslich und unersetzlich. Von ganzem Herzen bei Ihnen. Bitte, bleiben Sie ruhig. Ich danke Ihnen, Lilien Krohn. Ich drücke Ihnen hiermit nochmals mein aufrichtiges, schmerzliches Bedauern aus. Ich bewahre der Armen ein ehrlich-freundschaftliches Andenken und wünsche und hoffe, dass Sie Trost in Ihrem Andenken fänden. Die schönste, genialste, sanfteste, kindlichste Frau, die wie ein Gnadengeschenk des Schicksals in die hintrauernde Welt der Unvollkommenheit gesendet war, hat sterben müssen. Das Licht von Anmut und süßer Menschlichkeit, das von ihr ausging, wurde nicht oder zu spät von treuen, zärtlichen, brüderlichen, väterlichen Händen erhalten. Im labilen Gleichgewichte einer künstlerischen Persönlichkeit brauchte sie desto dringender an jedem Tage und zu jeder Stunde tausend und abertausend selbstlose Helfer und Betreuer. Liebe Justine, nun packe ich die Koffer. Am Mittwoch komme ich heim. Könnt ihr mich vom Zug abholen um 5? Ärmer komme ich nicht zurück. Und ich habe auch 5 schöne Nachthemden für dich. Das arme, gnädige Fräulein hat sie sich noch kurz vor dem Tode gewünscht, damit sie Herrn Kraus gefiel. In dem Schönsten hat man sie begraben. Warum sollte ich den Rest der alten Kaltwasser überlassen? Gekümmert hat sie sich um ihr Kind nicht. Und jetzt spielt sie die gebrochene Mutter. Der Franz wird verrückt, wenn er dich darin sieht. Deine Schwester Marie. Kanzlei Dr. Richard Hinrichsen und Partner, Große Theaterstraße 37, Hamburg, 11. Mai 1901. Sehr geehrter Herr Kraus, Herr Dr. Hirsch hat mich inzwischen über Ihre Wünsche bezüglich des Grabsteines der am 2. Mai 1901 verstorbenen Annie Kaltwasser, genannt Kalma, orientiert und ich habe heute mit der Mutter diesbezüglich verhandelt. Die Zustimmung der Letzteren zu erlangen, war insofern nicht ganz einfach, als sie Bedenken hatte, dass ihr Kosten erwachsen können. Es gelang mir aber, sie hierüber zu beruhigen, und sie hat dann die Anlage unterzeichnet, welche Ihnen freie Hand sowohl bezüglich des Grabsteins als auch bezüglich der Inschrift gibt. Hochachtungsvoll, Dr. Richard Hinrichsen, Rechtsanwalt. Sehr geehrter Herr Kollege, nachdem ich Sonnabendnachmittag mit Herrn Kirch und der Mutter der verstorbenen Frau Dorothea Kaltwasser die Papiere der Verstorbenen zwecks Aufstellung eines Schuldenverzeichnisses durchgesehen, kam bald darauf Frau Kaltwasser zu mir auf das Büro und teilte mir mit, dass sie kurz vor meinem Besuch Ihnen als Vertreter des Herrn Kraus schriftlich zugesichert habe, zu gestatten, dass ab Seiten Ihres Herrn Mandanten ein Grabmonument gesetzt werde. Sie habe sich die Sache überlegt und müsse die Erlaubnis zurücknehmen. Ich darf bemerken, dass diese Sinnesänderung völlig unbeeinflusst entstanden ist. Weder Herr Kirch noch ich haben bei dem Besuche hierüber gesprochen. Auch sagte Frau Kaltwasser noch, sie habe sich geniert, von dieser Erlaubnis Herrn Kirch direkt Mitteilung zu machen. Ich bitte Sie, überzeugt zu sein, dass nichts Persönliches darin liegen soll, als jetzt beschlossen worden ist, der Verstorbenen auf Nachlasskosten ein Monument zu setzen. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Dr. Wolfgang Nagel, Rechtsanwalt. Aus Hamburg wird dem neuen Wiener Journal berichtet, die Diamanten des Fräuleins Annie Kalmar, der jungen, durch ihre Schönheit und Lebenslust bekannten, vor kurzem in Hamburg verstorbenen Schauspielerin, gelangen auf Verlangen der Erben derselben demnächst zur Versteigerung. Der Wert der zum Verkauf gelangenden Preziosen wird auf mehr als 500.000 Mark geschätzt. Welche Schätze die Dame, die ein Alter von nur 24 Jahren erreichte, an Diamanten und sonstigem Schmuck angesammelt hat, möge der nachstehende Auszug aus dem Auktionskatalog bezeugen. Ein Collier mit 21 großen ganzen Perlen, 9 großen und 72 kleinen Brillanten. Ein Collier mit 3 großen und 265 kleinen Brillanten. Eine goldene Schleifenbrosche mit 63 Brillanten. Eine Pfeilbrosche mit 1 ganzen Perle und 91 Brillanten. Eine Schmetterlingsbrosche mit 64 Brillanten. Eine Brosche mit 13 Brillanten und 14 Smaragden. 3 Paar Ohrringe mit insgesamt 58 Brillanten, 2 Saphiren, 2 Perlen und 4 Rubinen. Eine goldene Brosche mit 12 Brillanten und 24 Rubinen. Ein goldener Ring mit 9 großen Brillanten und einem großen Saphir. Ein Ring mit 1 großen und 16 kleinen Brillanten und Saphiren. Wie merkwürdig diese verblendete, irregeleitete Welt. Alles Edelrassige, Exzeptionelle hütest du sonst mit 1000 Vorsichten und Kräften. Hegst zitternd Sorge um aussterbende Bisons, um Pferd und Hund und ihre Reinerhaltung. Nur für dieses zarte, gebrechliche Wesen, genial schöne Frau, hat die Erde keine Sorgfalt. Es vergehe, werde zerstört und sterbe hin. Werter Herr Kraus, wollen Sie mir geflissentlich umgehend mitteilen, ob ich die Büste von Fräulein Kalmar für Sie auf jeden Fall in der Auktion kaufen soll und bis zu welcher Summe ich eventuell darauf bieten soll? Da die Auktion am kommenden Dienstag stattfindet, bitte ich um umgehenden Bescheid. Betreffs des Grabsteins hat Dr. Nagel mir wörtlich gesagt, dass Herr Kirch fürchtet, Sie könnten eine ihm unbequeme Inschrift anbringen lassen. Ich habe ihm geantwortet, dass Dr. Hinrichsen Ihre Rechte wahrnehmen würde und dass Sie auf keinen Fall verzichteten. Da dieser Jüngling die Generalvollmacht von der Mutter hat, wird sich dagegen vorläufig wohl nichts machen lassen. In freundschaftlicher Verbundenheit, Ihr Max Hirsch. Soeben habe ich Ihren Brief mit der Einlage des Dr. Nagels erhalten. Ich finde die ganze Sache unerhört und sehe klar das Walten des Herrn Kirch. Möchten Sie, sehr geehrter Herr Dr. Hinrichsen, nicht im Verein mit Dr. Hirsch, Rechtsanwalt Nagel und der Mutter das ebenso lächerliche wie widerwärtige dieses posthumen Eifers begreiflich machen? Ich bestreite Herrn Kirch jedwede Berechtigung, über das Andenken der Toten irgendwie zu verfügen und rufe Baron Berger und Dr. Hirsch als Zeugen seines Verhaltens in den letzten Monaten. Ich erbitte Ihre Zusicherung, dass bis dahin und ohne mich nichts in dieser Sache erscheint. Karl Kraus, Elisabethenstraße 4. Sachlage günstig verändert, Kirchs Einfluss anscheinend gebrochen. Brief folgt. Hinrichsen. Die arme Kalmar, wozu ist sie die reiche, die schmuckreiche Kalmar gewesen? Mit 24 Jahren verdorben, gestorben, aber mit 24 Jahren auch schon eine 500.000 Mark in Diamanten und Perlen erworben. Und nun wird alles auseinandergeschleudert und der Auktionator ist nur mehr der einzige Mensch, der mit ihrer Schönheit und den glitzernden Zeugenschaften derselben noch ein bisschen Lärm macht. Und dafür hat sie sich den Schlaf der Nächte weggetollt, die arme Sklavin des Lebensgenusses. Wie sie ihre Zeit rastlos genützt hat. 24 Jahre erst und schon eine 500.000 Mark. Nun aber verweht, zerstoben, zu leerer Luft geworden, wie ein Nachtmärchen. Ein Märchen aus 1001 Nacht. Alles Schwindel und faule Reklame. Soviel ich weiß, brachte die erste Versteigerung ca. 4.500, die zweite am letzten Donnerstag ca. 15.000. Zwei große Colliers blieben unverkauft. Von Berger. Sehr geehrter Herr Kraus, ich sah mich leider gezwungen, infolge des ganz unglaublichen Verhaltens des Herrn Kirch, um dem ewigen Ärger ein Ende zu machen, etwas energischer vorzugehen. Ich mochte hinkommen, wo ich wollte. Überall erzählte man mir die unglaublichsten Sachen über mein Verhältnis zu der Verstorbenen und vor allem über meine Rechnung, die Herr Kirch erzählte oder erzählen ließ. Dr. Hirsch hat Fräulein Kalmar ein Klistier gegeben und lässt sich dafür 15 Mark bezahlen. Sie wissen ja, dass ich Fräulein Kalmar einige Anzahl Nährklistiere gegeben habe, die ich selber aus Pankreassubstanz zubereiten musste. Mit dem vorgehenden Reinigungsklistier nahm die ganze Prozedur reichlich 1,5 Stunden in Anspruch. Für diese appetitliche Arbeit habe ich ein Honorar von 15 Mark berechnet. Als ich nach Rücksprache mit Dr. Hinrichsen an die Mutter einen Brief richtete, in dem ich sie bat, doch dafür Sorge zu tragen, dass diese Umtriebe des Herrn Kirch endlich aufhören, bekam ich nur eine ausweichende Antwort. So dass ich mich gezwungen sah, durch Dr. Hinrichsen Klage gegen Herrn Kirch zu erheben. Ihr Dr. Max Hirsch. Sehr geehrter Herr Kollege Hinrichsen, was das Setzen eines Leichensteines anbelangt, so ist meine Mandantin Frau Dorothea Kaltwasser damit einverstanden, dass Herr Kraus denselben setzt, weil sie sich dazu verpflichtet hat, ihm dies zu gestatten. Jedoch macht sie die Bedingung, dass er eine auf demselben anzubringende Inschrift ihr vorher zur Kenntnisnahme einsendet und dieselbe nur nach erfolgter Genehmigung ihrerseits einbringen lässt. Mit freundlichen, kollegialen Grüßen, Dr. Wolfgang Nagel, Rechtsanwalt. Sehr geehrter Herr Kraus, in Ihrer Veranlassung habe ich als sicher festgestellt, dass Kirch im Besitz des gesuchten Bildes der Verstorbenen gewesen ist. Der Preis, der verlangt wird, ist 500 Mark. Es handelt sich meines Erachtens um ein sehr durchsichtiges Manöver von Kirch, der den Auktionator beauftragt hat, Ihnen das Bild anzubieten, weil er Sie für den einzigen hält, der das Bild zu kaufen geneigt wäre. Es ist selbstverständlich, dass Sie, Herrn Kirch, den Gefallen für das Bild, den viel zu hohen Preis zu bezahlen, nicht tun werden. Hochachtungsvoll, Hinrichsen, Rechtsanwalt. Lieber Herr Kraus, beifolgend erhalten Sie die besagte Brosche selbst mit einigen anderen Sachen, die, wie ich vermute, für Sie Wert haben. Ihr Max Hirsch. Nach der Mitteilung des Steinmetzbetriebes Hübner ist mit der Aufstellung des Leichensteines Ende Juli zu rechnen. da erst vor einigen Tagen es gelungen sei, den geeigneten Block für das Denkmal aus dem Bruch zu schaffen. Unsere liebe Annie wird also auf ihr Denkmal noch über ihren ersten Todestag warten müssen. Ich halte sie auf dem Laufenden. Von Berger. Karl Kraus, Elisabethenstraße 4, Wien 1. Das Denkmal gestern aufgestellt. Die Form und Ausführung sehr hübsch. Hinrichsen. Die Inschrift auf dem Grabmal sieht sehr vornehm aus. Frau Kaltwasser hat bei ihrem Besuch auf dem Friedhof an den Stein einen Metallkranz anbringen lassen, der den Gesamteindruck störte und inzwischen wieder entfernt ist. Das kleine Loch von dem Haken ist verkittet und es ist nichts mehr davon zu sehen. Das Denkmal ist schön, nach meiner Ansicht aber für den kleinen Platz gar nicht geeignet. Und so empfehle ich Ihnen, den Sarg zu exhumieren und sich einen hierfür passenden Platz von der Friedhofsverwaltung anweisen zu lassen. Das sind aber wohl Sachen, die sich erst bei Ihrer persönlichen Anwesenheit hier regulieren lassen. Lieber Kraus, ich sehe oft hinüber auf meinen einsamen Spaziergängen nach dem Ohlsdorfer Friedhof und gedenke Ihrer. Ach, Sie wissen weshalb. Ich komme mir dann vor wie ein Schützer Ihres lieben Grabes. Ihr Detlef von Lilienkron. Wien, 25. September 1903. Verehrter lieber Freiherr von Berger, gestatten Sie, dass ich Sie an Ihr freundliches Versprechen betreffs Übertragung des Grabes erinnere. Würden Sie die Güte haben, die Angelegenheit durch Ihren Beamten jetzt durchführen zu lassen? Ich komme vielleicht in etwa 2 Wochen nach Hamburg und wäre Ihnen sehr, sehr verbunden, wenn die Übertragung bis dahin vollzogen wäre. Einer freundlichen Verständigung sehe ich gerne entgegen. Hoffentlich befinden Sie sich wohl. Meine Nerven sind ganz kaputt. In denkbar schlimmster Verfassung schreite ich an die Wiederaufnahme meiner Tätigkeit. Mit ergebenstem Gruß, Ihr getreuer Karl Kraus. Ich kann jeden Tag von einer Stelle in Alt-Rahlstedt aus den Ohlsdorfer Friedhof sehen. Bin ich dort an dieser Stelle, gedenke ich Ihrer und Ihres teuren Grabes. Ich war 2-mal auf dem Friedhof. Sobald das Grab nach einem besseren Platz übertragen worden ist, schreiben Sie mir bitte die Stelle. Und es soll mir eine liebe Pflicht sein, Ihnen von Zeit zu Zeit einen Bericht über diese Ruhestätte zu senden. Soeben kehre ich von der Umlegung der irdischen Reste unserer armen Annie Kalmer zurück und berichte Ihnen darüber, die Finger noch steif von der ausgestandenen Kälte. Die tote Annie hat diesen Akt posthumer Treue still über sich ergehen lassen, wie sie im Leben zu ihrem Unglück fast alles mit sich geschehen ließ. Ich hatte gehofft, dass außer mir Fräulein Balling und Detlef von Lilienkron der Zeremonie beiwohnen werden. Das wäre ein sinniges Leichengefolge gewesen. Eine Hetäre, ein Dichter und ein Theaterdirektor. Leider war ich allein dabei. Aber der Theaterdirektor vereinigt ja in sich etwas von den 2 Typen, die fehlten. Als ich morgens nach Ohlsdorf fuhr, bedeckte eine dünne Schneestreu die Erde. Sie löste sich aber bald in braunen Kot. Auf dem Friedhof erfuhr ich, dass der Sarg schon ins neue Grab übertragen ist und um 10 Uhr versenkt werden soll. Anni hat nun einen schönen Platz von Fichten und Föhren umstanden. Der Aufseher sagte, sie hat den ganzen Tag Sonne. Der Sarg schwebte auf Seilen und Brettern über der tiefen Grube. Den Metallgriffen und der schwarzen Holztruhe, die den Metallsarg umschließt, war es anzumerken, dass die Erde schon energisch begonnen hat, diesen zarten Bissen zu verdauen. Wir warteten einige Minuten, dann wurde der Sarg hinabgesenkt. Ich warf 3 Schaufeln Erde hinab, auch in ihrem Namen. Sie schlugen dumpf und hohl auf die bauchige Holztruhe auf. Der Aufseher meinte, die Verwesung sei noch nicht ganz vollendet, und wenn die Leiche nicht in einem Metallsarg steckte, würde Verwesungsgeruch zu verspüren sein. Die tiefe Stille auf dem Kirchhof tat mir wohl, und ich wäre gerne länger geblieben, aber ich musste zur Probe. Das Monument wird heute Nachmittag aufgestellt. Seine Stücke lagen und lehnten neben dem Grab. Annis Marmorantlitz sah ihrer Umgestaltung lieblich lächelnd zu. Mit diesem holden Bilde schließe ich diesen traurigen Bericht. Hier die Abschrift Ihres wundervollen Briefes. Peter Altenberg, den ich heute Abend sprach, war von der Idee, ihn in der Fackel abzudrucken, ganz entzückt und wäre Ihnen, wie ich, sehr verbunden, wenn Sie das Fotografieren der Grabstätte bald veranlassen wollten. Je öfter ich den Bericht lese, desto mehr ergreift mich seine aus dem Kontrast tiefsten Empfindens und leiser humoristischer Erfassung der Lebensprosa zuckende Schönheit. Für umso bedauerlicher hielt ich es, wenn diese einem größeren Kreis nicht zugänglich gemacht werden sollte. Vielleicht sind auch Sie der Meinung, dass der Verwesung, um hier über die bloß allgemein menschlich bedauernde Konstatierung zu der Besonderheit dieses Jammers zu führen, ein Hinweis folgen könnte auf die vollendetste Schönheit, in der diese Körperlichkeit einst erstrahlte. Ganz wie Sie glauben. Sie sind mehr Dichter als ich. Lieber Karl Kraus, Dank für Ihre gütigen Zeilen. Zuerst wollen Sie mich wissen lassen, wenn die Übertragung Ihres teuren Grabes auf dem Ohlsdorfer Friedhof geschehen ist. Dann werde ich sofort hinausfahren und Ihnen dann schreiben. Und im April bringe ich Ihnen persönlich Bescheid. Wie ein adeligstes Paradigma der eigentlichen Pläne des Schöpfers mit diesem Kunstwerk Frau war sie in dieses Tal der Unzulänglichkeiten gesandt. Annie Kalmar, auf das die Männer lernten, an der Anmut eines Lächelns bereits glückselig werden zu können. Aber sie lernten nichts. Sie fraßen sich satt und entfernten sich. Da zog der Schöpfer sein adeligstes Paradigma zurück, rief es wieder zu sich, da es unnütz war unter den Menschen. Ohlsdorf ist jetzt durch eine bequeme Bahn mit Hamburg verbunden. Nun möchte ich Ihnen gern Grüße von Ihrem lieben Grabe schicken. Schreiben Sie mir bitte deshalb noch einmal genau Lage des schönen, stillen Grabes. Dieser Tage habe ich das Grab besucht. Die weiße Masse, mit der die Buchstaben der Inschrift ausgefüllt sind, ist bei einigen Buchstaben herausgefallen. Merkwürdigerweise in der Hauptsache bei den beiden Namen Kalmar und Kraus. Man müsste die Buchstaben entweder wieder ausfüllen lassen oder die weiße Masse völlig entfernen. Der Stein würde dadurch entschieden noch vornehmer wirken, allerdings auf Kosten der Lesbarkeit der Schrift. Ich meine, man müsste das Bild wie überhaupt den ganzen Marmorblock und die Marmorgirlande gründlich reinigen lassen. Die Tanne rechts vor dem Grabe verdeckt das Bild etwa zur Hälfte. Ich glaube, es empfiehlt sich, die Zweige etwas zurückschneiden zu lassen, sonst wird in 2 bis 3 Jahren von dem Bild überhaupt nichts mehr zu sehen sein. Und das wäre schade. Gestern, an einem unvergleichlich herrlichen Frühlingstage, war ich an Ihrem lieben Grabe und sende Ihnen von diesem ein Efeublatt. Es ist alles in größter Ordnung. Die 6 Rosenstöcke waren gut beschnitten und der wundervolle Koniferenhintergrund zeigte nichts Welkes. Das Relief hob sich in edelster Reinheit. Bei der Jahreszahl fehlte die Ziffer 1, wenigstens schien es mir so, ich konnte nicht nah hinantreten, aber ich kann mich auch versehen haben. Überall schlugen die Drosseln. Menschen waren nicht zu sehen in Nähe und Ferne. Friede, Friede. Mit Freuden gibt Ihnen ab und zu Bericht oder bittet um Ihre Wünsche Ihr alter Lilienkron. Meinen eigenen Widerspruch muss ich nicht bekennen. Ich habe Sprüche und Widersprüche aus ihm gemacht. Ein Werk wird zur Welt gebracht. Hier zeugte das Weib, was der Mann gebar. So ganz zwecklos, ohne Bleibendes zu hinterlassen, ohne alle Ewigkeit, für menschliche Weisheit sinnlos, verraucht die Sinnlichkeit des Weibes nicht. Ein Meteor währte einen Augenblick, aber sein Glanz bleibt im Blick des schöpferischen Auges. Karl, wir fanden uns nur in einer einzigen, nie mehr wiederkommenden, absolut idealen und ganz wahrhaftigen Sache. Annie Kalmar. Die Lüge des Lebens nahm später wie stets auch von unseren Herzen Besitz. Aber dass wir diese Gipfel einst erklimmen konnten, zeugt für uns. Wir konnten Annie Kalmar verehren. Der Hain in Hamburg mit der weißen Votivtafel ist das ewige Zeugnis für dein verständnisvolles, vorurteilsloses Menschenherz. Du erbatest von mir einen Nachruf der teuren, unvergesslichen. Und in einer bangen Morgenstunde schrieb ich ihn hin. Du erklärtest es damals für deine seelische Errettung. Aber du hast mich seitdem im Stich gelassen, obzwar ich wirklich in Not war. Ich habe viel, viel gelitten durch deine Undankbarkeit. Ich sage nach allen diesen Dingen nur zu dir, Heil Anni Kalmar. Da fanden wir uns, da verstanden wir uns ganz. Es war das lebende Ideal unserer Träume. Wir bestätigen den Eingang des Betrages von 107 Reichsmark, den wir auftragsgemäß verbucht haben. Für die ordnungsmäßige Ausführung der Bepflanzung und der Unterhaltung des Grabes werden wir stets Sorge tragen. Die Unterhaltung des Grabes ist bis Friedhofsauflösung sichergestellt. Sie schwand dahin. Das kurze Leben und lange Nachleben von Anni Kaltwasser, genannt Kalmar. Ein Hörspiel von Alena Wagnerowa. Es sprachen Klaus Barner, Christian Berkel, Marc-Oliver Bögel, Gunther Krämer, Hans Diehl, Matthias Girbich, Ulrike Grote, Jürgen Haug, Christian Körner, Matthias Matschke, Robert Karge, Ansgar Schäfer, Erika Skrotzki. Technische Realisation Werner Klein und Annette Mattheis. Regieassistenz Caroline Reichert. Regie Annette Berger. Produktion Saarländischer Rundfunk 2001.